Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, die erwartete Klatsche war es dann am Ende doch gegen Borussia Dortmund. Die Mannschaft in einem, bescheidenen Zustand, kann man tatsächlich sagen. Das werden wir natürlich hier entsprechend aufarbeiten. Und dann widmen wir uns schon der Zukunft, dem Spiel bei Eintracht Frankfurt. Und da habe ich zur Gast NTV-Moderator und Eintracht Frankfurt-Kenner David Wiggem. Da freue ich mich sehr, dass das mal wieder geklappt hat. Blutgrätsche von hinten. Ja, ernüchternd war es auf alle Fälle, was da am Samstag stattfand. Alle hatten sich gefreut auf einen tollen Auftakt in die Fußball-Bundesliga. Alle waren irgendwie froh, dass man dabei war. Es waren Hoffnungen da. Und dieses zarte Pflänzchen, achso, das schöne Wetter habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Und dieses zarte Pflänzchen wurde, ja, zertreten. Kann man nicht anders sagen. Auf dem Platz von Borussia Dortmund. Und das war nichts, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Ich glaube, das weiß sie auch letztendlich selber. Es war aber auch, und damit möchte ich dieses leidige Thema eigentlich nur kurz anreißen, war aber auch nichts, was sich dann sozusagen auch auf den Rängen abgespielt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will dazu nur eine Sache sagen und das Ganze dann auch unerfreulicherweise abhaken. Solche Szenen haben in einem Fußballstadion nichts zu suchen. Egal, was da jetzt auch immer vorgefallen sein mag. Ich persönlich möchte gerne mit meiner Familie, und ich weiß, so vielen geht es genauso, hingehen, ohne dass ich, ins Stadion gehen, ohne dass ich das Gefühl haben muss oder die Angst, da kommt dann irgendwo von woher auch immer eine Horde durch den Block gestürmt und ich könnte da in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen werden. Egal, ob es jetzt Fangruppen der einen oder anderen Seite oder auch der Polizei ist, das muss ich nicht haben im Stadion. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Ich finde das auch nicht in Ordnung, wie es letztendlich da abgelaufen ist, ohne jetzt genauer auf die Hintergründe einzugehen, weil ich glaube, wir können uns auf eine Sache einigen. Das wollen wir alles so nicht sehen. Wir wollen eigentlich friedliche und coole Fußballfeste feiern, so wie wir es nicht gemacht haben konnten in der vergangenen Saison, weil halt so viel Mist lief zu Hause auch, gerade aus sportlicher Sicht. Aber trotzdem haben wir auf den Rängen immer versucht, alles rauszuhauen, was dann auch geht, insbesondere auch in der Nordkurve. Und das war am Samstag in welcher Form auch immer nicht der Fall. Und die Hintergründe, wie gesagt, will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber letztendlich ist es, glaube ich, nicht das, was wir auf dem Rasen sehen wollen von der Mannschaft und es ist, glaube ich, auch nichts, was wir auf den Rängen sehen wollen. Und damit lassen wir sozusagen die Sachen, die da außenrum passiert sind, dann auch mal sozusagen auf sich beruhen. Das wird ja auch an anderer Stelle noch aufgearbeitet, wie man lesen konnte und wie ich auch gehört habe. Und dann warten wir mal ab, was da letztendlich bei rauskommt. Sonst reden wir hier so ein bisschen wie der Eunuch vom Geschlechtsverkehr. Denn auch eigentlich haben wir genug sportlich zu reden. Denn das, was dort zu sehen war, sagte ich ja schon, das war nichts bis gar nichts. Das kann man auch hervorragend mit Zahlen unterfüttern für diejenigen, die nach dem Spiel über ein Bier trinken gegangen sind und gestern aufgehört haben mit Trinken, weil eigentlich konntest du nach so einer Leistung letztendlich nur saufen und nach so einem Ergebnis erst recht. Tabellenletzter, das sind natürlich auch Regionen, wo ich und glaube ich auch ganz, ganz viele außer mir noch gar keinen Bock haben, da irgendwie sich zu beschäftigen oder auch da letztendlich rein zu geraten. Ja, es ist der erste Spieltag, da sagt die Tabelle sowieso nichts aus und Borussia Dortmund ist auch nochmal ein anderes Kaliber als jetzt vielleicht manche andere Mannschaft in der Bundesliga, aber nichtsdestotrotz müssen wir das Ganze auch nochmal sachlich und vernünftig aufarbeiten. Und da fallen einem natürlich sofort Sachen ins Auge, die rein statistisch da auch schon abgelaufen sind. Und da fällt mir eine Nummer ganz, ganz klar ins Auge. Der VfL Wolfsburg hat es tatsächlich geschafft, 53% Passquote oder die Pässe an den Mann zu bringen, eine 53-prozentige Passquote. Das geht nicht. Das ist nicht nur nicht Bundesliga-reif, das ist, glaube ich, nicht mal zweite Liga-reif. Wenn man dem Gegner jeden zweiten Ball in den Fuß spielt, dann fallen zwangsläufig oder müssen zwangsläufig auch die Tore fallen. Da beißt jetzt die Maus auch keinen Faden ab oder auch, dass wir eine Zweikampfquote von 55% erreicht haben, was ja unter normalen Umständen super gewesen wäre, aber die entscheidenden Zweikämpfe, die haben wir nicht gewonnen, beziehungsweise sind auch gar nicht in die Zweikämpfe gekommen oder haben es uns ja, oder haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht, haben immer schön den nötigen Sicherheitsabstand gehalten, wie zum Beispiel vorm 2-0. Das sind alles Dinge, die nicht passieren dürfen, jedenfalls nicht auf diesem Niveau. Und über 29% Ballbesitz in einem Heimspiel. Gut, wie gesagt, das war Borussia Dortmund und gegen Bayern hätte es wahrscheinlich ähnlich ausgesehen. Aber auch das ist natürlich bei aller, Anführungsstrichen, Anfangseuphorie, die man an den Tag gelegt hat und auch bei dem, was sich die Mannschaft wahrscheinlich vorgenommen hat, ein ganz, ganz übler Dämpfer. Und so dürfen wir nicht weitermachen. Das ist, glaube ich, aber auch jedem klar, der da in der sportlichen Verantwortung steht oder auch in, ja, da auf dem Platz steht und von der Mannschaft aus. Mario Gomez hat es auch gesagt, man muss da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, bezüglich auch des Gegners. Und Andries Jonker hat eine bessere Leistung versprochen, schon gegen Frankfurt am Samstag. Und auch Ignacio Camacho, der ja auch so sozusagen auch als Führungsspieler eingekauft wurde und sich dann auch geäußert hat, übrigens genauso überfordert war wie der Rest der Truppe, wo man so den Eindruck hatte, was machen die da eigentlich? Mit Fußball hat das wenig zu tun aus meiner Sicht. Aber Ignacio Camacho soll natürlich auch so ein bisschen die Stabilität verleihen und er nimmt die Rolle auch sozusagen als Leader an. Jedenfalls hat er sich auch in einem Interview entsprechend geäußert, dass er gesagt hat, ja, die Geduld, die muss man letztendlich auch mal mitbringen bei so einer jungen Mannschaft oder bei einer Mannschaft, die sich finden soll. Ja, das ist richtig. Auf der einen Seite kann ich das voll unterschreiben. Ich sage da auch gleich noch weiter was zu. Aber erstmal muss natürlich auch die Grundtugenden stimmen auf so einem Platz und da oder auf dem Platz. Und wenn ich zum Beispiel nach einer Viertelstunde merke, die vorgegebene Taktik oder das, was wir uns vorgenommen haben, das klappt nicht, weil der Gegner das einfach nicht zulässt, ja, dann muss ich entsprechend reagieren. Außerdem habe ich auch kaum jemanden gesehen, der ja, mal zu einem vernünftigen Zweikampf angesetzt hätte oder mal ein Zeichen gesetzt hätte. Ich glaube, eine Sache war Mario Gomez in der zweiten Halbzeit, wo man auch mal hingegangen ist, wo man genau wusste, jetzt liegt der Gegner dann am Ende auch mal auf dem Boden, um mal zu zeigen, so läuft es hier nicht, meine lieben Freunde, wenn ihr anfangt, uns vorzuführen. Und das habe ich viel zu sehr vermisst, diese Gegenwehr, dass die Mannschaft tatsächlich auch lebt. Man hatte eher so das Gefühl, ja, man sei überfordert mit der ganzen Situation. Man weiß jetzt nicht, wie man ja agieren soll. Da war ganz viel zu sehen, was man in der vergangenen Saison sportlich schon gesehen hat. Und da hatten wir natürlich alle gehofft, zumindest weiter zu sein. Und ja, letztendlich kann man nur appellieren an die Mannschaft und das, was ja auch versprochen wurde, da weiter zu arbeiten und tatsächlich auch mal, ja, das. Ich habe ja eben gerade schon in Grundtugenden gesprochen, ja, also Laufbereitschaft, da muss ich halt in so einem Spiel mal mehr laufen als der Gegner, ist auch nicht passiert, 113 zu 114 Kilometer zum Beispiel. Über das Zweikampfverhalten habe ich, glaube ich, auch schon gesprochen und wie gesagt, auch die taktische Flexibilität habe ich da letztendlich auch vermisst, dass man auch mal was macht, was ein bisschen überraschend ist, wenn irgendwas mal nicht funktioniert und ja, also alles ganz, ganz viele Baustellen, an denen zu arbeiten ist und die hoffentlich auch ja, in den kommenden Spielen abgestellt werden können, weil sonst weiß ich genau, und man hat es ja auch schon, und jetzt schlage ich mal den Bogen, gemerkt, was dann auch letztendlich in den Fanforen und so weiter los ist. Da wurde schon an ganz, ganz vielen Stellen der Stab gebrochen. Ich glaube, dieses Grundgefühl, diese Grundunsicherheit, diese Grundangst, auch wieder da unten reinzurutschen, auch wenn wir noch 33 Spiele zu spielen haben, dieses Grundgefühl ist da, bei ganz, ganz vielen Fans. Und dieses Grundgefühl müssen wir, ja, ich will nicht sagen bekämpfen, aber da muss die Mannschaft natürlich auch Leistung treten, dass man die Fans da auch wieder mitnimmt und das Gefühl hat, wir haben berechtigte Hoffnung, dass es besser wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann diese Stimmung sehr, sehr, sehr, sehr schnell noch weiter kippen. Und mich hat es überrascht, dass das in so einer Heftigkeit zum Teil ja, passiert ist und dann auch wieder gipfelte in den üblichen Trainer raus, Manager raus, Mannschaft raus, Worten. Ich meine, wir haben den ersten Spieltag, Leute, und ganz ehrlich, dadurch wird die Leistung nicht besser, indem wir da noch mehr Unruhe reintragen. Das muss jedem bewusst sein. Das sind alles so Sachen, ich will hier gar nichts schönreden, habt ihr die Analyse eben auch schon selbst gehört von mir, dass das sportlich echt nichts war. Aber alles, was so darüber hinausgekommen ist, das finde ich nicht in Ordnung. Und da müssen viele Fans, glaube ich, auch tatsächlich mal an sich arbeiten, und ich bitte jedenfalls mal darum, das auch mal zu reflektieren. Klar, in der ersten Enttäuschung, so nach dem Spiel, da haut man mal einen raus, auch über Facebook und was weiß ich wo oder im Wolfsblog. Danach muss es aber bitte wieder gesitteter zugehen. Und wenn ich da 2-3 Tage hinterher immer noch lese, das sind alles Flachpfeifen, die da in irgendeiner Form was zu tun haben oder zu sagen haben beim VfL, dann finde ich, das wird dem Ganzen nicht gerecht und das ist auch ein Stück weit unfair. Und das gipfelt dann zum Beispiel in Äußerungen zur Verpflichtung von Marcel Tisserand. Willkommen in Wolfsburg nochmal an dieser Stelle. Der Junge ist von Ingolstadt jetzt nach Wolfsburg gewechselt auf Leihbasis. So, weil es Not gibt in der Abwehr. So. Olaf Rebber hat den Markt wahrscheinlich sondiert und wahrscheinlich nicht viel gefunden, was man da irgendwie verpflichten konnte. Liegt vielleicht auch ein bisschen in der Natur der Sache. Und hat sich dann, hat sich für den Jungen entschieden. So. Das erste, ohne dass der überhaupt mal gegen den Ball getreten ist, ohne dass der sich in irgendeiner Form geäußert hat und ohne, und da wette ich drauf, die meisten, die das geschrieben haben, haben null Ahnung von Marcel Tisserand, wie der gespielt hat, haben sie wahrscheinlich Ingolstadt gar nicht wahrgenommen. Die haben das erste Mal von diesem Spieler gehört und haben sofort das Prädikat oder das Etikett Fehleinkauf draufgelegt. So, und das, Leute, das ist massivst scheiße. Sowas finde ich nicht in Ordnung, denn wenn, bringt man dafür Argumente, ja, und die habe ich nirgendwo gelesen in dem Zusammenhang, ob dieser Spieler uns tatsächlich weiterhilft. Dann wurde sich massivst darüber aufgeregt, dass wir 1 Million Euro Leihgebühr plus eventuell 9 Millionen Nachzahlung meiner Verpflichtung in Zusammenhang mit wenigen Pflichtspielen, die er absolvieren muss, dann müssen wir den kaufen. Ja, also ganz ehrlich, umsonst gibt es letztendlich nichts. Der VfL ist auch ein Stück weit in der Notlage gewesen, jemanden zu verpflichten. Hätten wir nichts getan bis zum 31. August, hätte auch gesagt, wie kann man mit einer Zweierabwehr, mit einem unerfahrenen Udo und mit Robin Knoche, der jetzt zudem auch noch irgendwie grippekrank ist, wie kann man mit sowas in die Saison gehen? Ja, das ist, man musste letztendlich was machen. Und wenn man von den Qualitäten des Spielers, den keiner von uns richtig gut kennt, ja, in die Saison geht und den letztendlich auch verpflichtet, dann müssen wir doch ihm zumindest erstmal die Chance geben zu spielen, oder nicht? Und dann können wir immer noch letztendlich urteilen. Und wenn der hinterher dann ein Flop ist, ja, dann kann man sozusagen immer noch sagen, haben wir das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Wäre ja nicht das erste Mal in Wolfsburg, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja. Wenn der aber einschlägt dann und verkaufst ihn für ein Vielfaches, ja, und ich erinnere an die Diskussion, wie kann man 19 Millionen für Kevin De Bruyne ausgeben? Ja, diese Diskussionen gab es auch. Und dann schlagen solche Spieler plötzlich ein und man verkauft sie für ein Vielfaches. Deswegen, Leute, brecht doch nicht immer gleich den Stab. Und das geht jetzt nicht an die Leute, die da auch geschrieben haben, die gab es nämlich auch, Leute, lasst das mal abwarten und so, sondern an die notorischen Meckerer, die sofort in die Opposition gehen und sagen, das ist alles scheiße. Ich glaube, alles, was wir unter Sergio Ramos verpflichtet hätten, wäre erstmal Anlass zur Kritik gewesen. Und dieses Anspruchsdenken, das müssen wir echt mal bitte in den Griff bekommen, bevor wir überhaupt was gesehen haben von diesem Spieler. Oder man macht sich schlau, denn ich habe in den Foren mir oft gedacht, oh, das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Und man macht sich schlau bei jemandem, der es wissen muss. Und da habe ich dann meinen Gast aus der vergangenen Saison, Experten zum FC Ingolstadt, den Lars Wilhelm vom Fußballtalk 19er Alu, die sich da ja mit den Schanzern auseinandersetzen, mal gefragt, was ist das eigentlich für ein Kandidat? Ja, der Marcel Tisserand. Und die Antwort war, hat er mir geschrieben, lese ich euch jetzt gerne mal vor, Marcel Tisserand ist ein guter Kicker, man soll sich das auch mal auf YouTube angucken, ballsicher, trickreich, guter Verteidiger, der auch Spielaufbau kann. Was in Ingolstadt abging, war das Fehlen der Kenntnis, was ist Fußball in der Bundesliga 1, die Erfahrung hat er dann halt ja auch gesammelt. Ich denke, er kann ja jetzt die Bundesliga, aber die Sprachbarriere muss mit Sicherheit noch abgebaut werden. Aber unterm Strich ist er ein guter Verteidiger, groß, kopfballstark, technisch versiert, gutes Stellungsspiel und hat mit Captain Martip in Ingolstadt die Innenverteidigung gestellt. Zweite Bundesliga wollte er in Ingolstadt ja nicht spielen, trotz Vertrag drängte er auf einen Wechsel. Seither ist er vom FCI freigestellt worden bzw. suspendiert worden und sollte seine Situation überdenken. Ja, das hat natürlich durchaus ein Geschmäckle, kann man auch tatsächlich sagen. Da bin ich auch der Meinung, das muss man auch thematisieren. Spieler, die ihren Freigang oder Weggang erpressen wollen, haben wir ja selber gute Erfahrungen mitgemacht im vergangenen Jahr. Ihn aber jetzt quasi zum Dembélé da hochzustilisieren, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Beziehungsweise möchte mir da auch erstmal ein eigenes Urteil bilden. Also, wie gesagt, die Einschätzung, die rein sportliche Einschätzung, ist erstmal eine positive, die ich da aus Ingolstadt gehört habe. Und jetzt bitte ich darum, dass man sich dann auch einen eigenen Eindruck verschafft und den Jungen erstmal spielen lässt. Übrigens ist das Ganze ja hier keine Einbahnstraßenveranstaltung. Ich lade jeden herzlich ein, der das anders sieht und der ja, die Transferpolitik sehr, sehr kritisch sieht oder einzelne Spieler oder die Situation beim VfL, seine Meinung hier zu vertreten. Dafür rufe ich immer auf. Schreibt mir gerne lenny@lennynero.de. Demnächst wird es auch noch andere Möglichkeiten geben, mit mir in Kontakt zu treten. Und dann diskutieren wir das hier gerne mal aus im Wölferadio. Wölferadio. Und der geneigte Hörer weiß, an dieser Stelle diskutiert der Lenny meistens mit einem Gast aus Fan- oder Vereinsumfeld die aktuelle Lage. Ja, tue ich normalerweise auch. Diesmal ist leider was dazwischen gekommen, deswegen muss ich aufs nächste Mal vertrösten. Und wir machen weiter mit dem Kurzblock. Kurzpassspiel. Der Twitter-Account vom FC Barcelona ist gehackt worden. Sehr, sehr interessant. Da hat man nämlich gleich einmal den Wechsel von Angel Di Maria verkündet. War natürlich ein Fake sozusagen. Da kann man ja vom Glück sagen, dass das dem HSV noch nie passiert ist. Investor Michael Kühne wäre wahrscheinlich am Herzinfarkt gestorben, wenn er gesehen hätte, huch, wir haben ja mal einen Fußballer gekauft. Der FC Bayern hat ein neues Nachwuchsleistungszentrum in Betrieb genommen. Man will ja sozusagen diesem Transferwahnsinn, den Supersummen und so ein bisschen entgegenwirken. Frage mich natürlich auf der einen Seite, warum macht man das jetzt erst? Aber es sei mal dahingestellt. Unklar ist aber noch, ob jetzt das Nachwuchsleistungszentrum der Bayern in Dortmund dicht gemacht wird. Wo willst du hin? Mir Streit suchen. Hertha BSC hat ein neues Ernährungskonzept für seine Profis ja, bekannt gegeben. Man will sich jetzt danach richten. So ist zum Beispiel Salami verboten und auch keine Nutella erlaubt. Daraufhin hat Werder-Stürmer Max Kruse seinen bevorstehenden Wechsel zu Hertha abgesagt. Kombinationsspiel. Und bei mir ist jetzt NTV-Nachrichtenmoderator David Wiggum. David muss ich eigentlich sagen, ne? Ist er, ne? David Wiggum. Er ist nicht nur bei NTV und verliest dort sozusagen die News, sondern er ist auch Eintracht Frankfurt-Experte-Fan. Und ja, heute mein Gast im Wölferadio. Hallo David. Ja, grüß dich, Lars. Ja, Fan vor allem, würde ich sagen. Experte sind wir irgendwie auch. Ah, keine falsche Bescheidenheit. Weiß ja, wie es ist, ne? So, deswegen, aber ich lade mir immer Leute ein, natürlich, die mit dem Herzen dann auch letztendlich bei ihrem Verein sind und auch mal so ein bisschen die Sicht der Dinge als Vorbereitung für den Spieltag dann auch, sag ich mal, von sich geben und dann auch zu Protokoll geben. Und die erste Frage beschäftigt sich natürlich, Saison ist jung, ne? Ihr habt, glaube ich, 0-0 gespielt gegen Freiburg. Ja. Wie zufrieden bist du denn mit dem Saisonstart? Wie hat sich denn die Eintracht, ich habe es persönlich nicht gesehen, wie haben sie sich denn präsentiert? Ja, du, unterm Strich muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Also, wenn man sich mal überlegt, auch diese Saison wieder viele, viele neue Spieler, Kader, der eigentlich fast komplett neu zusammengestellt ist, paar wichtige Spieler, die auch verletzt sind. Das wird dir und euch bekannt vorkommen. Deswegen, ja, Erwartungen waren nicht allzu hoch. Klar, Freiburg ist eine Mannschaft, sagen wir, wo wir Frankfurt uns schon so auch ein bisschen auf Augenhöhe sehen. Am Ende bin ich und viele Frankfurter, glaube ich, auch vor allem traurig, dass es nicht für mehr gereicht hat als den einen Punkt. Weil ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, wären 3 Punkte drin gewesen. Doch ein paar wichtige Chancen wieder liegen lassen. Ein bisschen das alte Problem der letzten Saison auch schon. Da fehlt da vorne irgendwie dann doch am Ende so ein bisschen der Vollstrecker, der die Bude einfach Fehlerisch. Mal macht. Ja, da sind wir schon beim Thema. Aber insgesamt, so spielerisch fand ich, war da viel Gutes dabei schon. Auch der neu verpflichtete Stürmer vorne, Sebastian Haller, hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht und hat, glaube ich, auch schon ein bisschen gezeigt und angedeutet, wohin das gehen kann. Sehr durchsetzungsstark, so ein bisschen so ein ja, Anthony Modest-Modell, sehr zweikampfstark, kopfballstark. Also ich glaube, da ist was drin diese Saison. Jetzt hängen wir die Träume nicht zu hoch so, in Frankfurt. Liegt euch ja auch gar nicht. Also alles in allem zu finden. Nein. Das, Kader kommen wir natürlich gleich nochmal gesondert drauf, wie du zufrieden bist. Klang ja jetzt nicht schon mal, also klang ja durchaus schon mal optimistisch, deine erste Einschätzung. Aber nochmal den Schritt zurück gemacht. Ihr wart Pokalfinalist, habt dann ja knapp verloren gegen Dortmund, habt da auch, was ich gesehen habe, auch von Fanseite die deutlich bessere Performance abgeliefert. Gab es denn einen Effekt, also für die Frankfurter an sich, für Fanszene, Verein, Umfeld etc.? Hat das einen Push gegeben oder ist das einfach, okay, waren wir drin, haben wir verloren? Oder kann man tatsächlich was mitnehmen auch aus diesem Finale? Also aus dem Finale, glaube ich, haben wir ganz viel mitgenommen. Du hast ja gerade schon angesprochen, also zum einen die sportliche Leistung. Also A, kann man gegen Dortmund mal ein Pokalfinale verlieren, das ist, glaube ich, keine Schande. Nö, wir nicht. Aber natürlich vor allem, wie sich die Mannschaft zum einen, aber vor allem auch die Fans präsentiert haben. Das hat, glaube der Mannschaft zum einen, aber auch der Fanszene nochmal einen enormen Schub gegeben. Wir alle wissen, Frankfurter Fanszene ist nicht unumstritten. Hat es ja auch eine ganze Reihe von Vorfällen gegeben, von auch wirklich sehr unschönen Vorfällen gegeben. Aber so, wie sich die Fans da im Berliner Olympiastadion präsentiert haben, das fand ich, war einfach einmalig. Und das spricht für all die Begeisterung und all die Leidenschaft, die in Frankfurt rund um die Eintracht einfach da ist und die auch bei jedem Heimspiel, ihr werdet es ja am Samstag auch wieder sehen, da wird die Hütte voll sein. Und was die Stimmung angeht, das ist in Frankfurt, finde ich, immer noch einmalig. Bin ich natürlich nicht ganz objektiv, aber so für mich, einfach immer wieder ein Erlebnis. Also in Frankfurt in der Kurve zu stehen, das ist ja nach wie vor sensationell. Und ja, deswegen haben wir da auf jeden Fall von profitiert, klar. Finanziell, sportlich, aber auch, ich glaube, auch vom Image her. Also Pott nicht gewonnen, aber dann doch eine Menge mitgenommen, höre ich da letztendlich raus. Ja. Mitgenommen habt ihr auf alle Fälle einen neuen Spieler, der Prinzkind. Kevin Prinz Boateng verpflichtet worden. Da hat man zuerst gedacht, was ist das denn für eine Ente? Aber tatsächlich aufgeschlagen, in Frankfurt, glaube ich, schon gespielt, auch einen Kurzeinsatz gehabt. Ja. Hand aufs Herz, was hast du gedacht bei der Verpflichtung? Also ich habe mir auch erstmal ziemlich verwundert die Augen gerieben, als ich die ersten Gerüchte waren, es da ja noch gelesen habe und habe gedacht, meine Güte, wie kommen die denn auf die Idee? Also bei allem fußballerischen Können, was der sicher mitbringt, und das hat er ja nun auch schon wirklich bei großen Vereinen unter Beweis gestellt, natürlich so eine Personalie, wo auch erstmal gefühlt alle Alarmglocken angehen. Ne? Was macht das mit dem Mannschaftsgefühl, wenn da auf einmal jemand kommt, der aus dem Stand da irgendwie die absolute Mackerrolle einnimmt? Auch mit seiner ganzen Geschichte, was gelbe, rote Karten angeht, Mecker, Motzerei und sich plötzlich verabschieden und irgendwie das Weite suchen. Also klar sind da irgendwie alle Alarmglocken angegangen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man ein bisschen seine Historie sehen. Ich glaube auch seine Historie vor allen Dingen mit Kovac. Boateng damals noch als ganz junger Spieler zusammen mit Kovac in Berlin. Das heißt, die beiden kennen sich und ich gehe einfach mal fest davon aus und habe Vertrauen dass er ja auch bei diesem Transfer beteiligt war und sich ja auch irgendwas dabei gedacht haben muss. Und wenn der den Bruder von damals schon kennt und sagt, meine Güte, der macht uns hier die ganze Truppe kaputt, dann hätte er da, glaube ich, am Ende nicht mitgespielt. Und deswegen habe ich natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass er ihn da einfängt und irgendwie auch die richtige Ansprache an ihn hat. Und ich glaube, sportlich gesehen, muss man sich angucken, er hat letzte Saison 10 Tore in der ersten spanischen Liga geschossen. Also ich denke, sportlich kann er uns am Ende dann doch weiterhelfen. Jetzt habt ihr ja eine Mannschaft, das ist mir so aufgefallen, beziehungsweise ich hab das irgendwo gelesen, da hatte ich mich so an selige Zeit mit Energie Cottbus erinnert gefühlt. Multikulti. Also da spielt der dann, glaube ich, kein Deutscher irgendwie, war da irgendwie in der Startelf. Am Sonntag gegen Freiburg, in der Tat, kein Deutscher in der Startelf. Liegt es am Nachwuchs? Hat das System? Ist das okay? Wie sieht man das auch im Umfeld? Also wo wir ja immer wir wollen möglichst auch Identifikation und so. So hat es natürlich schon, auch wenn jetzt gewisse Spieler, Hasebe zum Beispiel, ist ja auch schon ewig jetzt auch wieder bei euch. Das hat ja trotzdem so ein bisschen so ein Söldnergeschmäckle, wenn du so willst. Insgesamt, wenn man sagt, wir kaufen uns da jetzt so eine Multikulti-Truppe zusammen, die ja auch, hast ja auch schon angesprochen, dass da am Kader sehr viel gemacht worden ist und so weiter und so fort. Woran liegt das? Jetzt mal einfach mal ganz wertfrei beschrieben. Also ich glaube, man muss sich zum einen mal angucken, was haben die Jungs da konzeptionell vor? Also rund um Freddy Bobic, Niko Kovac, wenn du dir mal anguckst, was auf dem, sag ich mal, deutschen Markt an Nachwuchsspielern, die man noch ein bisschen entwickeln kann und die man vielleicht auch in ein, zwei Jahren, sag ich mal, so weit hat, dass man sie vielleicht auch mal für ein paar Millionen extra obendrauf on top verkaufen kann. Da ist nicht mehr so viel. Also die und wirklich, selbst entwickeln? Also es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie. Ansatz gibt es ja. Also es gibt ja schon ein, zwei auch junge Leute, die jetzt in der Mannschaft stehen. Barkok zum Beispiel ist ja so einer, wo man auch sagt: Mensch, ne, da haben wir ein bisschen Potenzial und ne, jetzt gucken wir mal, ob der irgendwie in der ersten Mannschaft wirklich Fuß fasst. Wir haben einen jungen Spieler von RB Leipzig zurückgeholt. Aber unterm Strich muss man natürlich schon sagen, also diese auch so ein Transfer wie Sebastian Haller, den sie jetzt aus der belgischen Liga geholt haben, ne, junger Typ, Potenzial nach oben, so man sagt, okay, 7 Millionen bezahlt, vielleicht in ein, zwei Jahren, drei Jahren, ne, ist da vielleicht mal Potenzial, den für 15 Millionen oder 20 Millionen irgendwo in die englische also Liga. Also Ausbildungsverein, wenn du so willst, in die Richtung. Ja, das ist ja die Tendenz, wohin es offenbar gehen soll. Ne? Ja. Das ist ja auch das Konzept, was Bobic beschrieben hat und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass ja, okay, jetzt am Sonntag zum Beispiel kein Spieler mit deutscher Nationalität in der Startelf gestanden hat, aber zum Beispiel Leute wie Timothy Chandler, der auch schon lange bei der Eintracht spielt, der auch in Deutschland geboren ist, aber halt einen amerikanischen Pass hat. Also ich glaube eben auch, dass sich auch Frankfurt auch als Stadt und als Idee mit dieser Idee Multikulti ganz gut anfreunden kann und dass das ein Stück weit eben auch zur Identität der Eintracht gehört und dass sie sich das ganz bewusst vorgenommen haben. Also stört keinen? Also hast du jetzt nicht wahrgenommen bisher, dass das... Ich habe nicht den Eindruck, dass es so wahrgenommen wird. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Fans Angst haben, dass da so eine Söldnertruppe auf dem Platz steht. So haben sie einfach letztes Jahr auch nicht agiert. Also letztes Jahr sind sie wirklich einfach als Mannschaft aufgetreten, auch als größtenteils zumindest Jungs, die wirklich was für den Verein reißen wollen. Und ich habe ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass das dieses Jahr zumindest in ersten Ansätzen so erkennbar ist. Nachfrage zum Kader. Da hast du dich ja schon durchaus zufrieden gezeigt. Wo fehlt es noch? Wo hapert es noch? Wo würdest du noch Hand anlegen? Beziehungsweise wo müsste Bobic noch was tun? Ja, also am Ende ist natürlich vor allem die Abwehr schon eine Baustelle. Also klar, mit Abraham, glaube ich, ganz klar, wirklich ein super Innenverteidiger gesetzt. Jetzt im ersten Spiel hat er Sebe ja zentral hinten gespielt, in der Dreierkette. Finde ich, hat er auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber ich glaube, gerade was so die Breite im Kader angeht, ist in der Verteidigung schon noch ein bisschen was zu tun. Jetzt haben sie einen Neuzugang ja auch geholt aus Mexiko. Salcedo hat sich leider verletzt in der Vorbereitung, fällt auch länger aus. So, offensives Mittelfeld haben sie nochmal reagiert, haben jetzt Boateng geholt, auch weil Fabian ja länger ausfällt. Und ja, im Sturm hängt natürlich viel davon ab, also ob so jemand wie Haller da wirklich einschlägt. Er selber hat gesagt, will 15 Buden diese Spielzeit machen. Wenn das klappt, also sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Aber ja, auch da muss man halt mal gucken, so Leute wie Rigotta. Da läuft es mal ein Spiel, aber dann läuft auch mal wieder lange nichts. Müssen wir auch mal gucken. Also wenn ich mir denn Verstärkung wünschen könnte, glaube ich, vor allem in der Innenverteidigung noch und vielleicht noch einen, der auch das Tor mal trifft. Was habt ihr euch denn vorgenommen die Saison? Also wo soll es hingehen? In welche Tabellenregionen sozusagen? Ich erinnere mich ja, wir haben ja letzte Saison auch schon mal zum Bundesliga-Auftakt, glaube ich. Ja, deswegen war es auch ganz wichtig, dass ich dich nochmal einvernehme. Habe ich ja vermessen mal behauptet, ich wünsche mir am Ende sowas zwischen Platz 10 und Platz 12. Das ist es am Ende sogar geworden. Ja, sind wir mal ehrlich, also die Bäume werden auch diese Saison in Frankfurt nicht in den Himmel wachsen. Das, was wir letzte Saison geschafft haben, also uns keine Sorgen um den Abstieg machen. Solider Klassenerhalt quasi. Solider Klassenerhalt plus Pokalfinale, das war schon, glaube ich, mehr, als wir uns alle erhofft und erwartet haben. Und ich glaube, wenn es am Ende wieder im gesicherten Mittelfeld mit vielleicht sogar mal ein bisschen ranschnuppern an Europa was wird, dann ist auch keiner wirklich enttäuscht in Frankfurt. Also ich glaube, Hauptaugenmerk liegt für uns im Moment alle, so das, was wir jetzt haben, so ein bisschen zu konsolidieren, solide, irgendwie nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und dann sind wir, glaube ich, eigentlich schon alle happy. Und wenn es am Ende nochmal so einen Schmanker wie Pokalfinale gibt, der sagt da schon nein. Ja, klingt so ein bisschen, zumindest was Konsolidieren und Stabilität angeht, klingt so ein bisschen auch das, was bei uns anliegt in dieser Saison, glaube ich. Wenn du jetzt aufs Spiel am Samstag schaust, was erwartest du da? Ich meine, können ja noch nicht alle so richtig im Groove sein. Erster Heimspiel ist dann ja auch immer noch mal was Besonderes. Was glaubst du, wie läuft das ab? Also erstes Heimspiel wird, glaube ich, die Mannschaft noch mal enorm pushen. Stadion wird, glaube ich, voll sein. Und deswegen ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da richtig Gas geben werden. Ganz schwierig einzuschätzen, wie ihr so drauf seid. Ich glaube, das erste Spiel kann man nicht so richtig als Gradmesser sehen, glaube ich, weil die Dortmunder wirklich auch enorm stark. aufgetreten sind. Ich glaube, dass der VfL wahrscheinlich mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nach Frankfurt kommen wird am Samstag und natürlich jetzt schon auch unter Druck steht, zu beweisen, dass ihr ja die Saison da unten mit dem Abschied eigentlich auch nichts zu tun haben wollt. Deswegen, ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel. Also auch das letzte Spiel letzte Saison in Frankfurt haben wir verloren, leider. Das, gut, da mussten wir gewinnen und ihr wart schon so im Pokalfinalmodus. War für uns bitter, das hätten wir am Ende nicht verlieren müssen. Ja, deswegen, ich sehe natürlich auch, ist auch bei euch schwierig, viele neue Gesichter, eine Mannschaft, die sich, glaube ich, auch noch so ein bisschen finden muss, aber ich glaube, die wirklich ziemlich Wut im Bauch hat nach dem Dortmund-Spiel. Was, glaube ich, alles andere als so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt zum Saisonauftakt. Und die Dortmunder waren, glaube ich, auch stark. Deswegen ist es für mich im Moment schwer zu sagen, wo ihr eigentlich steht. Also deswegen, glaube ich, habe ich und auch die Mannschaft und der Trainer da doch auch die nötige Portion Respekt. Ja, ich bin selbst mal gespannt, hoffe natürlich auch auf die berühmte Trotzreaktion, die es da letztendlich geben wird. Was tippst du denn? Also ich tippe, dass wir am Ende 2-1 gewinnen. Hoffe ich zumindest. Und ja, wäre vor allem auch für die dann anstehenden Spiele natürlich auch für uns wichtig, dass wir so ein bisschen in Fahrt kommen, insbesondere, dass vorne mal der ein oder andere trifft, ein bisschen Selbstvertrauen für die Stürmer gibt. Deswegen ja, hoffe ich auf einen 2-1-Sieg, auch wenn euch das nicht passen wird. Ja, das hast du vollkommen richtig erkannt. Das war David Wiggem. Er ist NTV-Moderator im normalen Leben, aber wie wir gemerkt haben, beschäftigt er sich auch viel und ausgiebig mit der Frankfurter Eintracht, dem kommenden Gegner des VfL Wolfsburg. Ja, und ich danke dir für das Gespräch. Jo, danke dir. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan hat nach dem Spieltag richtig Hunger, weil es ja auch mal anstrengend, so ein Unentschieden gegen Aue. Und ruft beim Pizzadienst an und bestellt eine Pizza Margarita mit allem. Und da fragt der Pizzadienst, soll ich Ihnen die Pizza in 6 oder in 8 Stücke schneiden? Sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan, ach bitte 6, 8 schaffe ich nicht. Fan-Infos. Ja, und wer beim Eintracht Frankfurt, immer wieder Eintracht, denkt man gleich an Braunschweig, ne? Nee, wer beim Eintracht Frankfurt Spiel noch dabei sein möchte, kein Problem. Man kann zum Beispiel noch eine Bustour buchen über die Schlemmerbrüder. Abfahrt ist 8 Uhr, kostet 33 Euro. Für Mitglieder des Fanclubs ist es sogar noch günstiger. Also man kann da noch mitfahren. Die angebotene Tour von Fanfahrten Wolfsburg nach Frankfurt ist ausgebucht. Es gibt zwar in Wolfsburg keine Karten mehr für das Spiel, aber in Frankfurt haben die Gästekassen auf. Also wer möchte, kann da gerne auch noch hin. Alle Daheimgebliebenen, wie üblich, der Fansaal im Fanhaus wird ab 14 Uhr geöffnet. Dort kann man sich dann auch gemeinsam das Spiel anschauen. Ebenfalls das Spiel in Stuttgart wirft seine Schatten voraus. Da kann man ja eine ICE-Gruppenreise machen mit der VfL-Fanbetreuung. Tagesfahrt, Abfahrt 7.40 Uhr, Ankunft in Stuttgart um 12.08 Uhr. Ist ja immer ein ganz schöner Ritt darunter, aber kann ja auch ganz lustig werden da im Zug. Direktzug und so weiter und so fort. Fahrt kostet inklusive Sitzplatzreservierung 69 Euro und kann ja sozusagen über die Fanbeauftragten des VfL gebucht werden. Ja, alles Weitere zu den weiteren Auswärtsfahrten, Bayern, Köln und so weiter und so fort, sage ich dann auch beim nächsten Mal. Blick noch zu unseren Wölfinnen, die sind ja gerade im Trainingslager, da geht es ja ein bisschen später los. Die haben ja durchaus siegreich agiert im Sommertrainingslager und haben 4-1 gegen St. Pölten gewonnen und ja, werden sich jetzt dann auch mal die Champions League-Truppe von Chelsea zur Brust nehmen beim heutigen Testspiel, auch im Trainingslager. Also, wer zufällig in der Gegend ist, rund um Kössen, der kann ja mal vorbeifahren. Klar, ist nicht um die Ecke, aber das an dieser Stelle sei das auch mal erwähnt. Wer vorhat, die Profis, die Männer, mal ja sozusagen beim Training zu begutachten, heute und morgen, wäre es nicht so günstig, jedenfalls nicht, wenn man was vom Training mitkriegen möchte. Ein Autogramm hinterher kann man vielleicht nochmal abstauben. Aber das Training ist nicht öffentlich am Freitag genauso wenig. Da soll noch ein bisschen was einstudiert werden, glaube ich. Insofern das auch bitte beachten, heute Donnerstag und morgen Freitag. Training nicht öffentlich und dann das Spiel bei Eintracht Frankfurt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Wölferadios angekommen für diese Woche. Ich danke Norman für die technische und Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung. Und dann hoffe ich mal, dass es ja besser wird, besser weitergeht, als es gegen Dortmund aufgehört hat. Auf allen Ebenen kann man sich, glaube ich, nur wünschen, und dass wir in Frankfurt was Zählbares holen. Es wäre so, so wichtig vor dem Derby dann gegen Hannover. Denn ja, einen Fehlstart in die Saison wünschen wir uns alle nicht. Gründe sind bekannt, haben wir auch ausführlich vorne nochmal erläutert und sind darauf eingegangen. Ich würde mich auch freuen über Feedback, Kritik zur Sendung, alles rein in die Kommentare hier bei Facebook, bei Wolfsblog etc. Schreibt mir, kennt das Spielchen, dass man ja auch wieder ein bisschen was einfließen lassen kann, was euch gefällt, was man noch besser machen kann. Oder ihr habt auch einfach mal einen Kumpel, der sich hier mit dem Lenny mal kurz austauschen soll im Wölferradio, weil er immer ja viel über Fußball weiß und über den VfL, dann können wir das gerne machen an dieser Stelle. Und ihr wisst ja, was ich immer sage, denkt dran, bleibt geschmeidig und nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.